10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Wir können in den Himmel fahren. Wir 3.